Demetrius von Friedrich von Schiller. Fünfter Aufzug. Demetrius und Marina nach der Vermählung und Krönung. Marina schmeichelt ihm, sie gesteht ihm, daß sie ihn nicht für den Iwanowitsch hält und nie dafür gehalten. Dann läßt sie ihn allein. Er bleibt allein und sucht sich zu betäuben. Demetrius und Kasimir. Demetrius wird so weit von seinem ersten Anfang verschlagen, daß dieser am Ende der Handlung ferne hinter ihm liegt. Lodoiskas zarte Neigung fällt in jene Zeit, auch sein dunkler, hoffnungsreicher Zustand im Haus des Woiwoden weckt eine rührende Sehnsucht und eine schmerzliche Vergleichung. Er fragt den Kasimir, Lodoiskas Bruder, nach jenem Jüngling, das ist nach sich selbst, als ob er eine fremde Person wäre, so unähnlich fühlt er sich selber, und so viel hat er indessen erlebt, daß jene Tage ihm nur noch im Dämmerschein zu liegen scheinen. An diese süßen, schmelzenden Erinnerungen knüpft sich hart und schneidend die furchtbare Gegenwart, die Gewalt ohne Liebe, die schwindligte Höhe ohne Ruhe, kurz seine volle Zarsmacht an, und die Grausamkeit packt schnell wieder seine gequälte Seele. Ausbruch der Verschwörung. Man irrt sich anfangs über die Ursache des Tumults, flüchtige Polen hereinstürzend rufen, rettet euch. Demetrius entspringt mit dem Degen, Verschworene stürzen herein, suchen ihn. Lodoiskas Bruder opfert sich für ihn allein auf, da alle übrigen nur auf ihre Rettung denken. Marfa und Demetrius. Demetrius hat die Zarin vernachlässigt, und man kennt sie als einen nachtragenden, passionierten Charakter. Durch den Untergang des Boris ist ihre Rachsucht befriedigt. Sie hat eigentlich kein Motiv mehr, um den Demetrius zu halten. Das Einzige, was noch wirken könnte, wäre entweder ein hohes Interesse des Ehrgeizes, wenn sie durch Demetrius herrschen könnte, oder Dankbarkeit, wenn ihr dieser gut begegnet wäre. Er hat sie aber vernachlässigt, nicht beleidigt, und so ist er ihr gleichgültig. Ja, sie ist eher gekränkt, weil sie stolz ist, und das Übrige wirkt nun ihr Stolz und hoher Sinn, der ihr nicht erlaubt, die Gefühle einer Mutter zu heucheln. Es wird angenommen, dass sie sich diese Nacht im Kreml befindet. Ist sie beim Vermählungsfest zugegen gewesen? Die Szene versetzt sich in ihr Gemach, und sie ist im Gespräch mit einigen Kammerfrauen, wenn Demetrius hereintritt. Der Lärm des Aufruhrs hat sich schon bis zu ihr verbreitet, und eben davon ist die Rede, wenn der Zar erscheint. Durch was für Gründe kann er sie zu bewegen suchen, ihn anzuerkennen? Es müssen andere sein als die im vorhergehenden Akt bei ihrer ersten Zusammenkunft. Besonders aber ist jetzt alles dringender, mächtiger, passionierter. Er sucht sie in Furcht zu setzen, in Furcht vor seiner Verzweiflung und in Furcht vor den Russen, welche ihr den alten Betrug nicht verzeihen würden. Sie müsse ihre erste Erklärung behaupten, oder sie sei verloren. Er darf sich vor ihr demütigen, weil sie doch einmal den Charakter seiner Mutter trägt. Aber auch in dieser Demut bleibt er furchtbar durch seine Verzweiflung. Er hat eben nur Zeit, seine Aufforderungsgründe auszusprechen, da stürzen schon die Feinde ins Zimmer. Marfa hat noch nicht Zeit gehabt, sich über ihren Entschluss zu erklären. Demetrius durfte in dieser Szene ganz offen mit der Sprache herausgehen und der Marfa erzählen, wie er selbst getäuscht worden. Dadurch erwirbt er Mitleiden und rekapituliert zugleich die Hauptmomente der Handlung. Auch wird sich diese Szene dadurch desto mehr von seiner ersten, die er mit ihr gehabt, unterscheiden. Demetrius, die Rebellen. Demetrius bringt die wütenden Rebellen durch seine Majestät und Kühnheit auf einige Augenblicke wirklich zum Schweigen. Ja, er ist auf dem Punkt, sie zu entwaffnen, indem er ihnen die Polen preisgeben will. Wirklich ist es mehr ihr Hass gegen diese als gegen ihn, was sie zum Aufruhr brachte. Die Macht des Herrscheransehens, das Imposante, das in der Ausübung der höchsten Gewalt liegt, kommt hier zum Vorschein. In den Vorwürfen der Rebellen prädominiert der Unwille gegen die Polen, und dies benutzt Demetrius mit Besonnenheit. Er affektiert, gemeine Sache mit seinen Russen gegen jene zu machen. Strelzi und Kaufleute machen den Rebellenhaufen. Einer von denselben gibt schon nach und tut eine solche Frage an Demetrius, welche eine Komposition erwarten lässt. Marfa darf jedoch in dieser Szene nicht zu müßig stehen, oder die Szene müsste sehr kurz dauern. Demetrius kann sich auf sie berufen, er kann sie zur Bürgin seiner Versprechungen machen. Demetrius wird getötet. Wenn Demetrius schon auf dem Punkt steht, die Rebellen herumzubringen, so dringt Zuski herein, den eine wütendere Schar begleitet, darunter sind Popen. Er fordert von der Zarin eine kategorische Erklärung und lässt sie das Kreuz darauf küssen, dass Demetrius ihr Sohn sei. Jetzt scheint sie sein Schicksal in ihrer Gewalt zu haben. Alle sehen auf sie, aber eben dieses Zutrauen zu ihrer Wahrhaftigkeit, dieses pflichtmäßige, religiose, macht es ihr unmöglich, gegen ihr Gewissen zu sprechen. Beide Teile reden ihr zu. Demetrius sagt, sie soll sich nicht fürchten, ihn zu erkennen. Zuski sagt, sie soll sich nicht fürchten, ihn zu verleugnen, man wisse wohl, dass sie ihn nur aus Überredung oder Furcht anerkannt habe. Während ihres Schweigens, welches schon allein Zeugnis genug ist, steigt die Erwartung aufs Höchste. Der Palast füllt sich zugleich immer mehr an, Waffen sind auf das Herz des Demetrius gerichtet. Anstatt zu antworten, geht sie ab oder wendet sich bloß ab oder zieht ihre Hand zurück, welche Demetrius festhielt. Einer der Anwesenden bemerkt sehr richtig, dass ihr Stillschweigen ihn schon hinlänglich verurteile. Wäre sie seine Mutter, glaubte sie's nur möglich, dass sie's wäre, sie würde ihm gewiß ihre eigene Brust zum Schilde vorhalten. Wenn sie sich abgewendet, so ruft einer, »Ha, Betrüger, sie schweigt, sie verwirft dich. Stirb, Betrüger!« »Alle! Verräter, stirb!« Marina rettet sich, Schluss des Stücks. Auch das Schicksal der Polen und besonders der Marina muss entschieden werden. Marina wird von den Russen verfolgt, aufgesucht und flüchtet sich auch zur Marfa, wo sie eben ankommt, wenn Demetrius ermordet ist. Hinter ihr die wütenden Feinde, stürzt sie sich in das Zimmer der Marfa, wo sie eine andere Schar wütender Feinde findet. Zwischen diesen zwei Feuern befindet sie sich in der augenscheinlichsten Gefahr, aber ihr Mut verlässt sie nicht. Sie steht keinen Augenblick an, dem Demetrius zu entsagen, und stellt sich, als wenn sie selbst aufs Unglücklichste durch ihn getäuscht worden. Sie macht gleichsam gemeine Sache mit den Russen gegen ihn und sucht als ein unglückliches Opfer dieses Betrugs Mitleiden zu erregen. Sie erregt es zwar nicht, aber ein Lösegeld, das sie für ihr Leben verspricht, die Aufopferung ihrer Kostbarkeiten, die angedeutete Drohung polnischer Rache, besänftigen die Rebellen, welche durch den Mord des Demetrius schon überhaupt mehr abgekühlt sind. Zuski meint, es sei mit einem Opfer genug und befiehlt, das Blutbad zu endigen. Ihm ist jetzt darum zu tun, Russlands Thron zu besteigen, welches er von ferne einleitet und die Aufrührer wegruft, um auf die neue Zarswahl zu denken. Die Insignien der Zargewalt, welche Demetrius besessen, bleiben in Zuskis Händen. Wenn alles hinweg ist, so kann einer von der Menge zurückbleiben, welcher das zarische Siegel sich zu verschaffen gewusst hat oder zufällig dazu gelangt ist. Er erblickt in diesem Fund ein Mittel, die Person des Demetrius zu spielen und gründet diese Hoffnung noch auf manche andere Umstände. Erstens das Interesse der Polen, die bürgerlichen Unruhen in Russland zu verlängern. Zweitens die Gesinnungen der Kosaken. Drittens der Mangel eines gesetzmäßigen Prätendenten. Viertens das Glück des ersten Demetrius. Fünftens die Gesinnung der Marina. Sechstens die Schwierigkeit, den Tod des ersten Betrügers in der Folge zu beweisen. Dieser Monolog des zweiten Demetrius kann die Tragödie schließen, indem er in eine neue Reihe von Stürmen hineinblicken lässt und gleichsam das Alte von Neuem beginnt. Der Mensch ist ein Kosak von verwegenem Mut, der schon vorher vorgekommen und sich zu einem kecken Abenteuer und zur Glücksritterschaft geschickt angekündigt hat.